وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen heute weiter mit Kapitel 69 von Riyad al-Salihin. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أو عفوا الخفي الغني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. يتقي الله ويدع الناس من شره. كنز سو لينزل وده شوير. وكذلك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه من الفتن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا الباب استحباب العزلة أو العزلة عند فساد الناس. أولا، مخالطة الناس أفضل من اعتزال الناس، والمؤمن أو المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لماذا؟ انتبه، لأن الذي يصبر على الأذى الصبر هذا فيه أجر، فيه أجر. وإذا خالط الناس قد يدعوهم وقد يبين لهم الحق، فذلك يكون أفضل. أما إذا اعتزلهم فلن يصبر عليهم أو على الأذى الذي يأتي منهم، فذلك صار المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على الأذى خير من ذلك الذي لا يخالطهم ولا يصبر على الأذى. ولكن إذا كان الإنسان في بلد أو في مكان وخالط الناس، ومخالطة الناس تجعل هذا الإنسان يقع في الشرك أو في البدعة أو في الفسوق ويترك دينه، فلا، العزلة أفضل. إذا تكلمنا حول العزلة، حول العزلة، فهنا المعنى، يجب أن نفهم المعنى، أن المعنى أنه سيأتي زمان العزلة فيه خير، لأن الإنسان لن يجد من يعينه على التقوى وعلى الطاعة. أما طالما هناك من يعين على التقوى وعلى الطاعة، فمخالطة الناس أفضل والصبر على الأذى أفضل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أي أن الإنسان يذهب إلى قمة جبل ويعيش فيها ومعه غنم ويعبد الله سبحانه وتعالى، خير له من أنه يترك العبادة وينحرف عن دينه. وهذا سيأتي في زمان لن تجد من يعبد الله سبحانه وتعالى ولن تجد من يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في من يأمر معروف وينهى عن المنكر فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال إن الله يحب العبد التقي، التقي الذي يتقي الله عز وجل، يقوم بأمر الله ويجتنب نهي الله، النهي يؤدي الذي أمره الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل الناس. الغني الذي استغنى بنفسه عن الناس، والغنى غنى النفس، يعني النفس غنية وما يسأل الناس إلحافة، وهذا ولا يلح بالسؤال ولا يتذلل لأحد. الخفي لا يظهر، لا يظهر نفسه، لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس. انتبه، هذا لا يعني أنه الداعية أو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أنه يبقى في بيته ويعتزل الناس، لا، لابد أنه سيظهر، لأنه سيلقي درسا أو سيلقي خطبة أو سيلقي موعظة، فهذا يظهر. ولكن لا يكون العبد المؤمن همه الظهور. وقال أهل العلم من قبل: حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. الإنسان الذي يحب دائما أن يكون بارز بين الناس، هذا يقسم ظهره إن لم يكن في مستوى هذا الظهور. أما إذا كان هناك عالم من العلماء فهذا لا يخفي علمه ولا يخفي نفسه، بالعكس الواجب عليه هو أن يفعل. هنا الخفية أخوة هو الذي، يعني هو الذي لا يحب الإظهار لنفسه، بل يتقي الله سبحانه وتعالى ويخفي العبادة التي يعبدها ولا يحب أن يظهر بين الناس. أما الحديث الآخر بارك الله فيكم، الرجل الذي يتقي الله ويدع الناس من شره، هذا من أفضل الناس. إنسان إذا ما استطاع يعمل خير فلا يفعل شرا، إذا ما استطاع أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فلا يعصي الله سبحانه وتعالى، إذا ما استطاع يقول كلمة حق يسكت عن الباطل خيرا له. وأما المؤمن المجاهد في نفسه، وهنا انتبهوا أخوة، الكثير من الناس يفهم كلمة المجاهد أو الجهاد، يفهمها دائما كأنها القتال، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي أن هذا هنا الجهاد هو ليس بمعنى القتال، ليس بمعنى القتال، وإنما هو قالوا هنا للمجاز، إنما أخوة الجهاد أوسع، أوسع من قضية القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه لله، من جاهد نفسه لله. قال تعالى: وجاهدوا به جهادا كبيرا. يقول أهل العلم: مجاهدة أهل البدع وأهل أهل الضلال أفضل من مقارعة الناس بالسيوف والذب عن دين الله سبحانه وتعالى، وبيان الدين والدعوة إلى الحق أفضل من القتال. إذا انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. والثاني هو الرجل الذي ما وجد أحد يعينه على الطاعة فاعتزل الناس يعبد الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتن في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الآية ففروا إلى الله إنه لكم منه، إني لكم عفو منه نذير مبين. أي أخوة بارك الله فيكم، رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان دائما يرجع إلى رب العالمين، ولا منه ما يستطيع، يعني دائما يبقى متعلقا بربه، وهذا مهم، فانتبه يا رعاك الله. بارك الله فيكم. كابيتل 69، كابيتل 69 Zeiten der Verdorbenheit und Versuchung. Es ist erwünscht, sich in Zeiten der Verdorbenheit zurückzuziehen oder aus Furcht vor Versuchung in der Religion. der Furcht davor, sich auf verbotene oder zweifelhafte Dinge oder dergleichen einzulassen. Das ist sehr natürlich, barakallahu fikum, wenn die Leute, wenn du in einem Platz bist oder in einer Zeit bist und du findest niemanden, der dir helfen kann, oder du findest niemanden, der mit dem du die Religion praktizieren kannst, wenn die Leute kein Versprechen mehr haben und kein Wort mehr haben und wenn die Leute nicht mehr beten wollen und du suchst unter vielen Leuten, du findest keine zwei, drei Leute, die mitbeten wollen oder die Allah verstehen wollen, das ist die Zeit. Du hast Angst, wenn du in einem Land lebst, du hast Angst, dass du Schirk begehst oder dass du Kufr begehst oder du hast Angst, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten kannst. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass du dich zurückziehst. Nicht zurückziehst, weil du mit den Leuten nicht zusammen sein willst. Nein, sondern weil die Wirkung der Leute und die Umgebung auf deine Person so stark ist, dass du eventuell die Religion nicht mehr praktizieren kannst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. So, flüchtet zu Allah, gewiss, ich nur bin euch nur von ihm ein deutlicher Warner. Was bedeutet das? Das wird kehrt zu Allah. Flüchtet zu Allah. Wenn ihr Fitna habt, wenn ihr Versuchung habt, dann flüchtet zu Allah, weil Allah subhanahu wa ta'ala euch hilft. Allah subhanahu wa ta'ala euch unterstützt. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt euch Zeichen und zeigt euch den Weg. Deshalb, wenn ihr Probleme habt, flüchtet zu Allah. Wenn ihr Angst habt, versucht zu werden in der Religion, flüchtet zu Allah. Und die Propheten allgemein, die waren Warner. Damit die Leute natürlich den Weg, den richtigen Weg annehmen. Sa'd ibn Abu Waqqas radiallahu alayhi sagte, ich hörte Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah liebt seinen Gottesfürchtigen, in sich selbst unbedürftigen, von den Menschen zurückgezogenen lebenden Dienern. Dies ist bei Muslim überliefert. Barakallahu fikum, inna Allah yuhibbu al-abda. Al-Abd, Diener. At-Taqi. At-Taqi, das bedeutet derjenige, der Gottes fürchtig ist. Al-Ghani. Al-Ghani, normalerweise Ghani bedeutet reich. Aber hier, was bedeutet reich? Reich in seiner Psyche. Al-Khafi. Al-Khafi bedeutet derjenige, der sich versteckt. Aber hier bedeutet derjenige, barakallahu fikum, der sich zurückzieht und nicht versucht, berühmt zu werden. Der kümmert sich um sich selbst. Und das ist eine sehr schöne Überlieferung. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Allah liebt seinen Diener. Was wird Diener? Derjenige, der Allah dient. At-Taqi. Derjenige, der Allah fürchtet. Was wird Taqwa? Dass man den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala praktiziert und was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, meidet. Derjenige, wenn er allein ist, dann denkt er immer an Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der nicht das so handelt, wenn er allein ist, dann macht er alles, was schlimm ist, und wenn er unter den Leuten ist, dann ist er der Beste und er zeigt sich, oh, das ist gut. Sondern Al-Abd al-Taqi. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, ist derjenige, der allein so handelt, wie er auch in der Gruppe handelt. Schau mal, wenn du in der Gruppe bist, würdest du bestimmte Themen machen? Bestimmt nicht. Wenn du allein bist, tust du es. Dann bist du nicht derjenige, der Allah fürchtet. Aber wenn du so bist, wie in der Gruppe auch, wenn du allein bist, also allein, würdest du etwas nicht tun, was schlimm ist. Auch in der Gruppe machst du das nicht. Auch in der Gruppe machst du das nicht. Und allein machst du das nicht. Das ist derjenige, der Taqi ist. Al-Ghani, der Prophet s.a.w. sagt, der Reichtum ist Reichtum der Psyche oder der Seele. Das heißt, Reichtum ist nicht, dass man viel Vermögen hat und viel Geld hat und viel, sage ich jetzt, Eigentum hat, sondern Reichtum ist, dass man reich in der Seele ist. Dass man die andere, dass man sich nicht erniedrigt vor den anderen und dass man nicht von den anderen verlangt, sondern wenn man allein schafft, dann macht man allein oder erniedrigt man sich nicht vor den anderen. Al-Khafi ist derjenige, der der zieht sich zurück und der will nicht sozusagen immer sich zeigen und bekannt werden, sondern sein Ziel ist, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Und wenn die Leute von ihm reden oder nicht, das ist nicht für ihn wichtig. Und das ist die Sache. Aber bitte solle man das nicht falsch verstehen und sagen, ja, aber es gibt heute doch so sehr berühmte Gelehrten und sehr berühmte Ulama und die kommen in TV und die machen und die machen und die machen und die sind berühmt. Und hier, das sagt man sich, na, das ist was anderes. Also diese Leute, sie rufen zum Guten auf. Und wenn diese Leute berühmt werden, und wenn sie nicht dieses Ziel haben, ich möchte berühmt werden, sondern ich mache das für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel eine Person, die hat Wissen. Und diese Person, die Wissen hat, diese Person sollte sich nicht zurückziehen und sagen, nein, ich bleibe nur zu Hause. Und ich werde nur allein Koran lesen und was machen. Nein, eigentlich, wenn man Wissen hat, dann sollte man auch nützlich sein für die Leute. Indem man etwas anbietet, indem man, unterrichtet, indem man Da'wah macht. Und das ist nicht schlimm und nicht verkehrt. Aber eine Bedingung muss stimmen. Und zwar, man sollte nicht das Ziel haben, berühmt zu werden. Die Absicht ist nicht, berühmt zu werden. Die Absicht ist, die Leute sollen profitieren und sollen die Religion lernen. Und früher hat man das gesagt, und das stimmt. حُبُّ الظُّهُورِ يَقْسِمُ الظُّهُورِ. Das bedeutet, die Liebe zur Berühmtheit führt dazu, dass die Rücken gebrochen werden. Im Arabischen, wenn man sagt, dein Rücken wird gebrochen, das bedeutet, du verdirbst dich selber. Deshalb jeder, subhanallah, der nur bekannt werden wollte, berühmt werden wollte und seine Absicht anders war, als Religion zu verbreiten, am Ende erlitt diese Person oder wird diese Person den freien Fall erleiden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, oder jemand fragte, O Allah Gesandter, wer ist der beste Mensch? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ein Mu'min, ein Gläubiger, der sich mit seinem Leben und seinem Besitz aufopfert für Allah subhanahu wa ta'ala, auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mann fragte weiter, wer herauf? Der Prophet antwortete, hier auf jemanden, der einer Schlucht zurückgezogen seinen Herrn anbetet. In einer anderen Version, in Gottes Furcht lebt, die Leute vor seinem Übel verschont. Und diese Überlieferung ist bei Bukhari Muslim. Und der Prophet sagte auch, das von Abu Sa'id al-Khudri überliefert. Barakallahu fikum, sagt Allah. Die Zeit ist nah, in der der beste Besitz eines Moslems eine Herde Schafe sein wird, mit der er zu den Berggipfeln hinauf oder zu den saftigen Weiden zieht, um mit seiner Religion vor den Versuchungen zu fliehen. Das heißt, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Erstmal nur etwas Schnelles zu diesem Thema. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Aufopferung, das wird Dschihad. Viele Leute, leider, man verstehen heute Al-Dschihad, die verbinden das nur mit Kampf. Das wird mit Kampf, das wird mit Hand und so weiter. Und das ist nicht exakt. Das ist nicht richtig so. Sondern, Barakallahu fikum, in unserer Religion, Al-Jihad, das ist Aufopfern für Allah subhanahu wa ta'ala, sich zu bemühen auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Also bemühe dich gegen sie mit ihm, eine große Bemühung. Mit ihm, was ist mit ihm? Mit dem Koran. Dass du den Koran anbietest und dass du sozusagen den Koran als Beweis bringst und die Ayat gibst, dann ist es auch Aufopferung für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Mujahidu man jahada nafsahu lillah. Der Mujahid ist derjenige, der gegen sich selbst anstrengt für Allah subhanahu wa ta'ala. So soll man aufpassen. Aber hier, barakallahu fikum, das bedeutet, in einer Zeit ist derjenige, der bereit ist, für seine Religion alles aufzuopfern. Und wenn er nicht kann, was macht er? Der zieht sich zurück. Und er geht zu Berggipfel oder zu Weiden. Und er hat eine Herde von Schafen, damit er leben kann und Allah subhanahu wa ta'ala anbeten kann. Und das ist wichtig in der anderen Version, dass die Person die Leute von seinem Übel verschont. Das heißt, in unserer Religion, kannst du Gutes tun, dann tu es für Allah subhanahu wa ta'ala. Kannst du das nicht, dann tu nichts Schlechtes. Kannst du was Gutes sagen, sag es. Kannst du nicht Gutes sagen, dann schweig und sag nicht, was schlecht ist. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Weil eine Zeit kommen wird. Der Prophet sallam sagte, es wird eine Zeit kommen. Man findet keine Person, um mit dieser Person zu beten oder um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Das wird, überlege dir, du bist in einer Stadt, in einem Dorf und du bist allein und keiner will Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Es kann sein, auch unter Muslimen. Wenn du mit ihnen bleibst, dann wirst du selber schwächer in deiner Religion werden. Deshalb besser ist in diesem Zusammenhang, allein zu leben und einen Platz zu suchen, an dem du Allah subhanahu wa ta'ala dienen kannst. Und nicht so bleiben, dass du in Versuchung gehst und am Ende du wirst deine Religion verlieren. Und bitte merk, dass das geht hier, das Ganze geht um Religion und das geht um diese Praxis der Religion, barakallahu fikum. Wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, wenn du deine Religion nicht schützen kannst, dann sollst du nicht an einem Platz bleiben. Du darfst nicht in einem Land bleiben, wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst. Sonst, wenn du die Religion nicht praktizieren kannst, dann wirst du verlieren. Das geht hier. Man muss Allah fürchten. Wenn man auch mit den Leuten zusammenkommt, und zeigt mal Geduld. Nochmal, besser ist in unserer Religion, mit den Leuten zusammenzukommen, mit ihnen zu reden, Dauer zu machen, normal zu leben. Und wenn sie auch dir etwas Schlechtes tun, dann zeigst du Geduld. Und für diese Geduld bekommst du Hasanat. Das ist besser. Aber in bestimmten Zeiten, nein. Weil du keine Möglichkeit hast. Das bedeutet, wenn du weißt, dass du in einem Dorf lebst, und du weißt genau, wenn du dort bleibst, dann wirst du deine Religion nicht praktizieren, dann musst du dieses Dorf verlassen. Du musst auswandern. Weg. Wenn du keinen Platz findest, dann du ziehst dich zurück. Du bleibst allein. Du betest Allah subhanahu wa ta'ala an. Ist besser für dich. Aber ist das jetzt die Zeit eingetroffen? Nein. Das ist nicht die Zeit. Oder? Ich meine, wir sind Allahu alam. Ich meine, ich denke nicht jetzt. Diese Zeit wird sein nach Isa alayhi salam. Ja. Alhamdulillah. Weil du heute bestimmt gute Leute findest. Du findest bestimmt Leute, die noch zum Islam aufrufen. Du findest bestimmt Gelehrten. Du findest bestimmt Talabat Ilm. Du findest Leute, die zum Guten aufrufen. Und die können dir helfen und du kannst ihnen helfen. Aber wenn du das nicht mehr findest, was machst du? Deshalb ist es falsch, dass manche Muslime allein leben und nicht unter Muslimen leben. Man sollte unter Muslimen leben, es ist besser. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam qal: Ma ba'atha Allah nabiyan illa ra'a al-ghanam. فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس رجلا ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه أو رجل في غنيمة في رأس في غنيمة عفوا في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير نفس. أما الحديث هو نفس الحديث الذي مر معنا بارك الله فيكم نفس الحديث تمام أنه رجل معتزل في مؤمن مجاهد أو رجل معتزل في شعب من شعب الجبال وأما هذا الإنسان فهو الذي يعين في الخير حتى بنفسه لما يحتاج إليه فيعين بالخير وأما بارك الله فيكم رعي الغنم فهذا حتى الأنبياء يتعلموا الصبر تعلموا الصبر من رعي الغنم وكذلك يكون عندهم سكينة وهدوء واطمئنان والنبي فعل ذلك وموسى عليه السلام فعل هذا والأنبياء فعلوا هذا بارك الله فيكم فالعزلة خير في وقت الفتن أما إذا ما في الإنسان يستطيع أن يصبر فلا بأس بارك الله فيكم جزاكم الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا then the next hadith it isn't eigentlich die gleichen hadith erstmal 600 das ist das gleiche da braucht man nicht nochmal zu wiederholen das ist das gleiche wie hadith sage ich jetzt 597 das wird ein Mann der Prophet Abu Huraira radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte erstmal Allah berief keinen Propheten, der nicht Schafe gehütet hatte. Seine Gefährten fragten ihn, und du? Worauf er antwortete, ja, auch ich habe sie für ein paar Qirat für die Leute von Mekka gehütet. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Schafe gehütet. Warum haben die Propheten Schafe gehütet, Barakallahu fikum. Warum haben die Propheten Schafe gehütet? Weil sie erstmal stark werden, Geduld zeigen. Stark, Geduld. Und weil sie dann auch Ruhe bekommen. Weil wenn man sieht die Schafe, da bekommt man Ruhe. Und da denkt man richtig. Und die Propheten haben das gemacht und dass Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen das gegeben, damit sie lernen, damit sie sozusagen vorbereitet haben auf das Prophetentum. Die andere Überlieferung, Barakallahu fikum, Jazakum Allah khairan, ist auch von Abu Hurair, radhiyallahu alayhi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den besten Lebensweisen gehört, wenn es jemanden die Zügel seines Pferdes haltend dazu bereit, auf Allahs Weg aufzubrechen, auf dessen Rücken dahin fliegt. Sofort er Kriegslärm oder ein erschreckendes Geräusch hört. Eigentlich nicht erschreckendes, sondern ein Hilferuf. hört, auf ihn dahin fliegt, im Verlangen für Allah subhanahu wa ta'ala aufzuopfern, wo er dies erwartet. Oder ist jemand inmitten seiner kleinen Schafherde auf einem Berggipfel oder in einem Talgrund, der das Gebet einhält, die Abgabe entrichtet und seinem Herzen in Verehrung dient, bis ihn die Gewissheit, dass wir sterben, ereilt und sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute einmischt, es sei den zum Guten. Das heißt, das ist die gleiche Überlieferung. Eine Person, die für Allah subhanahu wa ta'ala aufopfert, und eine Person, die sich zurückzieht, und der hat ein Schafherde und der tut den Leuten nichts Schlechtes. Nochmal, barakallahu fikum, das ist nicht in einer Zeit, in der der Muslim mit den anderen, sage ich jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala anbetet oder anbeten kann, sondern das ist in der Zeit, dass man niemanden findet. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Und das letzte für heute, Babu Fadli al-Ikhtilat bin Nas wa Huduri Jam'ihim wa Jama'atihim wa Mashahidi al-Khair wa Majalis al-Dhikr ma'ahum wa Iyadati Maridihim wa Huduri Janaizihim wa Muwasati Muhtajihim wa Irshadi Jahilihim wa Ghayri Dhalika min Masalihihim liman Qadira ala al-Amri bil Ma'rufi wa Nahi anil Munkar wa Qama'a Nafsahu anil Idha'i wa Sabara ala al-Adha. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو المسلمين عفوا وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة، كثيرة معلومة. إذن بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الاختلاط بالناس أفضل، لأن الأنبياء اختلطوا بالناس، الصحابة اختلطوا بالناس، أما الإنسان لما يترك ويبتعد عن الناس فما لن يستطيع أن ينفع الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. فذلك إذا الإنسان كان مجالس الذكر وعيادة المريض وكان يعمل الخير يخالط الناس، أما إذا كان في شر فلا يخالط أهل الشر. نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابيتل 70: vom guten Umgang mit den Menschen. Vom guten Umgang mit den Menschen. Es ist vorzüglich, mit den Menschen Umgang zu pflegen, an ihren Versammlungen und Gemeinschaften teilzunehmen, bei ihren guten Handlungen zugegen zu sein, in ihren Sitzungen mit ihnen zusammen Allahs zu gedenken, ihre Kranken zu besuchen, an ihren Leichenbegräbnissen teilzunehmen, den Bedürftigen unter ihren Beistand zu leisten, die Unwissenden zurechtzuweisen und sich an ähnlichen Aktivitäten zu beteiligen, die zu ihrem Nutzen sind. Dies gilt für denjenigen, der dazu imstande ist, zum Rechten anzuhalten und vom Unrechten abzuhalten, sich selbst davor zurückzuhalten, andere zu kränken und Kränkungen geduldig zu ertragen. Wisse, dass dem Umgang mit den Menschen in der erwähnten Weise davor zu ziehen ist, da er von Allah Gesandten sallallahu alaihi wasallam und allen anderen Propheten sallallahu alaihi wasallam so ausgeübt wurde, wie auch von den recht geleiteten Khalifen und den Propheten Gefährten nach ihnen und der ihnen folgenden Generation, Tabi'in, Tabi'at-Tabi'in, und als auch den muslimischen Gelehrten und den Besten von ihnen. Dies war der Weg von den meisten danach folgenden Generationen und derjenigen nach ihnen. Auch die Imame, Schafi, Ahmed und die meisten der islamischen Rechtsgelehrten vertraten diese Auffassung. Allah, der Erhabene, sagt: Helft einander zu Güte und Gottesfurcht. Die weiteren Koran-Ayat in der von mir genannten Bedeutung sind zahlreich und allgemein bekannt. Subhanallah. Barakallahu fikum, das ist sehr schön von Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Und schön ist auch von Imam Nawawi, dass er diese Sache sagt. Erstmal alle Propheten. Alle. Dann sagt er, unser Prophet. Und dann sagt er, die Khalife. Dann Sahaba. Und sagt Tabi'in. Und Taba'at Tabi'in. Und die nächsten Generationen. Und dann die Ulama. Dass sie alle sozusagen dazu aufrufen, dass man beim Guten sein sollte, aber beim Schlechten nicht. Beim Guten bleibst du, beim Schlechten nicht. Wenn du nützlich, etwas Nützliches machen kannst, tust. Wenn nicht, dann nicht. Das bedeutet, helft einander zur Güte und Gottesfurcht. Wenn etwas Tugendhaftes ist, wenn etwas gut ist, dann helf. Wenn das schlecht ist, dann mach das nicht. Wie wird man wissen? Durch Wissen, barakallahu fikum, von Koran und Sunnah und von dem richtigen Verständnis der Religion, von den großen Gelehrten des Islam. So sollte der Muslim sein. Das heißt nochmal, als Abschluss für den heutigen Unterricht, ein Muslim sollte Allah fürchten, sollte Gutes tun, sollte versuchen, mit Leuten zu sein, die gut sind. Wenn man das nicht schafft, dann sollte man sich zurückziehen und andere Leute suchen, die Allah fürchten. Wenn man das nicht schafft und ist in einem Land, der hat niemanden, dann muss er auswandern. Wenn er das nicht schafft, dann zieht er sich zurück und betet Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig an. So sollte der Muslim sein. Und besser ist in unserer Religion, dass man mit den Leuten zusammenkommt und dass man mit den Leuten isst, und nicht, dass man sich zurückzieht und abkapselt. Das ist nicht besser in unserer Region. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ja. Ma'ashihi. Ma'ashihi ist sein Leben. Ma'ashihi ist sein Leben. طيب نعم قراريط das bedeutet das war etwas was man damals sozusagen wie als Währung verstanden hat, verstehst du? Ach so, das ist kein Ort, ja? Nein, das ist so eine Währung, das bedeutet, dass man etwas dafür bekommt, sozusagen, wenn du sagst zerquetschte, wie man heute sagt, diese Münzen. Ja, ein paar zerquetschen. لا، أهل العلم يتكلم عن العزلة، ولكن يقول العزلة ما تكون في في في في في أي زمان، وإنما يكون العزلة تكون في الزمن الذي ما فيه، يعني ما فيه من يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هناك من يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى فما تحتاج لي الأذنة. تنجب يابن كان أدمن، يابن كان أدمن متى لذا؟ 48. شلون 48؟ 10 48 48 يعني يومين. إيه نعم، يعني بعد 10 دقائق. خير من بي كان أدمن هذا. خير دان، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ومبدأ الله سبحانه وتعالى ونسأل عن نيمة بمخن هويتين إن شاء الله فريا فلوس. Morgen versuchen wir so uns zu tun, inshallah Koran.